und Bild und Schrift. Beschissen! Die Freiheit, sich zu treffen in Parteien und Vereinen, ist leider nur ne Farce. Das denk ich nicht allein. Ich auch und ich erst. Möchte gern Scheindemokraten, die Klappe halten still. Das Vaterland verraten ist heut Beförderungsdrill. Man hat nen Hargerwerfel zum Dienstherren gemacht. Das ist der Mann und Zustand, über den die Welt nur lacht. Nun holt man fremde Homos, Frauen zur Truppe noch hinein und dient als Hilfs-Sheriffs Amerikas, während sie noch schreien: Soldaten sind Mörder! Das Volk heißt heut Multikulti. Für die, wenn es mal knallt, Bus. Jeder gern sein Leben lass. Das Recht, das uns doch alle doch irgendwie betrifft. Ich auch. Doch wie steht's um unsere Freiheit in Wort und Bild und Schrift? Beschissen! Die Freiheit, sich zu treffen. Wir werfen unsere Knarren doch lieber in den Dreck, als dass wir euch Typen dienen und dem falschen Zweck. Kanonenfutter sind wir nicht, wollen nicht in Bosnien ruhen. Sucht euch nen anderen Dummen, der euch dient und eurem Tun. Für uns gilt noch das Grundgesetz und der Soldateneid. Und wir kämpfen nur für Deutschland, nicht für eure Obrigkeit. Raus aus der NATO, jawohl! Unser Volk, das ist und nur diesen dienen wir. Und euch Kriegstreibern in Berlin zeigen wir die Schinkefinger hier. Das Recht, das man mit Füßen tritt, durch euch Politmafia. Mafia! Das müssen wir beschützen. Nur dafür sind wir. Nur dafür sind wir da. Sag mal, Kamerad, wie stehst du eigentlich zum 20. Juli? Na, so wie zum 20. April. Loyal!